NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz in einer Aufnahme des Hessischen Rundfunks. Heute den dritten von 32 Abschnitten. Wir haben erfahren, dass Anton Reiser, der Held des Buches, der mit 8 Jahren lesen lernte, sich durch die Lektüre von Büchern eine Welt erschloss, in deren Genuss er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. Während eines Aufenthalts im Heilbad Pyrmont bekommt Anton vom Herrn von Fleischbein, einem Bekannten des Vaters, den Telemach von Fénelon zu lesen. Der Roman des Erzbischofs, der zusammen mit seiner Seelenfreundin Madame Guillon die Hauptfigur des französischen Pietismus war, hinterlässt bei Anton stärkere Eindrücke als die ihm von seinem Vater verordneten Schriften der Madame Guillon, die allzu sehr auf die Abtötung aller Leidenschaften ausgerichtet sind. Dann fällt unserem Helden Johann Gottfried Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« in die Hand. Im 18. Jahrhundert einer der beliebtesten utopischen Romane in Form einer Robinsonade. Der 10-jährige Anton sieht sich selbst in der Rolle des Helden und im Mittelpunkt eines Zirkels von Menschen. So machte seine Einbildungskraft die meisten Leiden und Freuden seiner Kindheit. Hören Sie nun wieder Peter Lieck. Insbesondere waren immer die letzten 4 Wochen vor Weihnachten für Anton ein Fegefeuer, wogegen er gerne den mit Wachslichtern besteckten und mit übersilberten Äpfeln und Nüssen behängten Tannenbaum entbehrt hätte. Da ging kein Tag hin, wo sich nicht ein sonderbares Getöse wie von Glocken oder ein Scharren vor der Türe oder eine dumpfe Stimme hätte hören lassen, die den sogenannten Ruprecht oder Vorgänger des heiligen Christs anzeigte, den Anton denn im ganzen Ernst für einen Geist oder ein übermenschliches Wesen hielt. Und so ging auch diese ganze Zeit über keine Nacht hin, wo er nicht mit Schrecken und Angstschweiß vor der Stirne aus dem Schlaf erwachte. Dies währte bis in sein 8. Jahr, wo erst sein Glaube an die Wirklichkeit des Ruprechts sowohl als des heiligen Christs an zu wanken fing. So teilte ihm seine Mutter auch eine kindische Furcht vor dem Gewitter mit. Seine einzige Zuflucht war alsdann, dass er so fest er konnte die Hände zusammenfaltete und sie nicht wieder auseinanderließ, bis das Gewitter vorüber war. Dies, nebst dem über sich geschlagenen Kreuze, war auch seine Zuflucht und gleichsam eine feste Stütze, so oft er alleine schlief, weil er dann glaubte, es könne ihm weder Teufel noch Gespenster etwas anhaben. Seine Mutter hatte einen sonderbaren Ausdruck, dass einem, der vor einem Gespenste fliehen will, die Fersen lang werden. Dies fühlte er im eigentlichen Verstande, so oft er im Dunkeln etwas Gespensterähnliches zu sehen glaubte. Auch pflegte sie von einem Sterbenden zu sagen, dass ihm der Tod schon auf der Zunge sitze. Dies nahm Anton ebenfalls im eigentlichen Verstande. Und als der Mann seiner Base starb, stand er neben dem Bette und sah ihm sehr scharf in den Mund um den Tod auf der Zunge desselben, etwa wie eine kleine schwarze Gestalt zu entdecken. Die erste Vorstellung über seinen kindischen Gesichtskreis hinaus bekam er ungefähr im 5. Jahre, als seine Mutter noch mit ihm in dem Dorfe wohnte und eines Abends mit einer alten Nachbarin ihm und seinen Stiefbrüdern allein in der Stube saß. Das Gespräch fiel auf Antons kleine Schwester, die vor kurzem in ihrem 2. Jahre gestorben war und worüber seine Mutter beinahe 1 Jahr lang untröstlich blieb. »Wo wohl jetzt Julchen sein mag«, sagte sie nach einer langen Pause und schwieg wieder. Anton blickte nach dem Fenster hin, wo durch die düstere Nacht kein Lichtstrahl schimmerte und fühlte zum ersten Male die wunderbare Einschränkung, die seine damalige Existenz von der gegenwärtigen beinahe so verschieden machte wie das Dasein vom Nichtsein. »Wo mag jetzt wohl Julchen sein?« dachte er seiner Mutter nach. Nähe und Ferne, Enge und Weite, Gegenwart und Zukunft blitzte durch seine Seele. Seine Empfindung dabei malt kein Federzug. 1000-mal ist sie wieder in seiner Seele, aber nie mit der ersten Stärke erwacht. Wie groß ist die Seligkeit der Einschränkung, die wir doch aus allen Kräften zu fliehen suchen? Sie ist wie ein kleines glückliches Eiland in einem stürmischen Meere. wohl dem, der in ihrem Schoße sicher schlummern kann, ihn weckt keine Gefahr, ihm drohen keine Stürme. Aber wehe dem, der von unglücklicher Neugier getrieben sich über dies dämmernde Gebirge hinauswagt, das wohltätig seinen Horizont umschränkt. Er wird auf einer wilden, stürmischen See von Unruhe und Zweifel hin und her getrieben, sucht unbekannte Gegenden in grauer Ferne, und sein kleines Eiland, auf dem er so sicher wohnte, hat alle seine Reize für ihn verloren. Eine von Antons seligsten Erinnerungen aus den frühesten Jahren seiner Kindheit ist, als seine Mutter ihn in ihren Mantel eingehüllt durch Sturm und Regen trug. Auf dem kleinen Dorfe war die Welt ihm schön, aber hinter dem blauen Berge, nach welchem er immer sehnsuchtsvoll blickte, warteten schon die Leiden auf ihn, die die Jahre seiner Kindheit vergällen sollten. Da ich einmal in meiner Geschichte zurückgegangen bin, um Antons erste Empfindungen und Vorstellungen von der Welt nachzuholen, so muss ich hier noch zwei seiner frühesten Erinnerungen anführen, die seine Empfindung des Unrechts betreffen. Er ist sich deutlich bewusst, wie er im zweiten Jahre, da seine Mutter noch nicht mit ihm auf dem Dorfe wohnte, von seinem Hause nach dem Gegenüberstehenden über die Straße hin und wieder lief und einem wohlgekleideten Manne in den Weg rannte, gegen den er heftig mit den Händen ausschlug, weil er sich selbst und andere zu überreden suchte, dass ihm Unrecht geschehen sei, ob er gleich innerlich fühlte, dass er der beleidigende Teil war. Diese Erinnerung ist wegen ihrer Seltenheit und Deutlichkeit merkwürdig. Auch ist sie echt, weil der Umstand an sich zu geringfügig war, als dass ihm nachher jemand davon hätte erzählen sollen. Die zweite Erinnerung ist aus dem vierten Jahre, wo seine Mutter ihn wegen einer wirklichen Unart schalt. Indem er sich nun gerade auszog, fügte es sich, dass eines seiner Kleidungsstücke mit einigem Geräusch auf den Stuhl fiel. Seine Mutter glaubte, er habe es aus Trotz hingeworfen und züchtigte ihn hart. Dies war das erste wirkliche Unrecht, was er tief empfand und was ihm nie aus dem Sinne gekommen ist. Seit der Zeit hielt er auch seine Mutter für ungerecht. Und bei jeder neuen Züchtigung fiel ihm dieser Umstand ein. Ich habe schon erwähnt, wie ihm der Tod in seiner Kindheit vorgekommen sei. Dies dauerte bis in sein 10. Jahr, als einmal eine Nachbarin seine Eltern besuchte und erzählte, wie ihr Vetter, der ein Bergmann war, von der Leiter hinunter in die Grube gefallen sei und sich den Kopf zerschmettert habe. Anton hörte aufmerksam zu. Und bei dieser Kopfzerschmetterung dachte er sich auf einmal ein gänzliches Aufhören von Denken und Empfinden und eine Art von Vernichtung und Ermangelung seiner selbst, die ihn mit Grauen und Entsetzen erfüllte, so oft er wieder lebhaft daran dachte. Seit der Zeit hatte er auch eine starke Furcht vor dem Tode, die ihm manche traurige Stunde machte. Noch muss ich etwas von seinen ersten Vorstellungen, die er sich ebenfalls ungefähr im 10. Jahre von Gott und der Welt machte, sagen. Wenn oft der Himmel umwölkt und der Horizont kleiner war, fühlte er eine Art von Bangigkeit, dass die ganze Welt wiederum mit ebenso einer Decke umschlossen sei wie die Stube, worin er wohnte. Und wenn er dann mit seinen Gedanken über diese gewölbte Decke hinausging, so kam ihm diese Welt an sich viel zu klein vor. Und es deuchte ihm, als müsse sie wiederum in einer anderen eingeschlossen sein, und das immer sofort. Ebenso ging es ihm mit seiner Vorstellung von Gott, wenn er sich denselben als das höchste Wesen denken wollte. Er saß einmal in der Dämmerung an einem trüben Abend allein vor seiner Haustüre und dachte hierüber nach, indem er oft gen Himmel blickte und dann wieder die Erde ansah und bemerkte, wie sie selbst gegen den trüben Himmel so schwarz und dunkel war. Über dem Himmel dachte er sich Gott. Aber jeder, auch der höchste Gott, den sich seine Gedanken schufen, war ihm zu klein und musste immer wieder noch einen höheren über sich haben, gegen den er ganz verschwand, und das so ins Unendliche fort. Doch hatte er hierüber nie etwas gelesen noch gehört. Was am sonderbarsten war, so geriet er durch sein beständiges Nachdenken und in sich gekehrt sein sogar auf den Egoismus, der ihn beinahe hätte verrückt machen können. Weil nämlich seine Träume größtenteils sehr lebhaft waren und beinahe an die Wirklichkeit zu grenzen schienen, so fiel es ihm ein, dass er auch wohl am hellen Tage träume und die Leute um ihn her, nebst allem, was er sah, Geschöpfe seiner Einbildungskraft sein könnten. Dies war ihm ein erschrecklicher Gedanke, und er fürchtete sich vor sich selber, so oft er ihm einfiel. auch suchte er sich dann wirklich durch Zerstreuung von diesen Gedanken loszumachen. Nach dieser Ausschweifung wollen wir der Zeitfolge gemäß in Antons Geschichte wieder fortfahren, den wir 11 Jahre alt bei der Lektüre der schönen Banise und der Insel Felsenburg verlassen haben. Er bekam nun auch Fenelons Totengespräche nebst dessen Erzählungen zu lesen, und sein Schreibmeister fing an, ihn eigene Briefe und Ausarbeitungen machen zu lassen. Dies war für Anton eine noch nie empfundene Freude. Er fing nun an, seine Lektüre zu nutzen und hier und da Nachahmungen von dem Gelesenen anzubringen, wodurch er sich den Beifall und die Achtung seines Lehrers erwarb. Sein Vater musizierte mit in einem Konzert, wo Ramlers Tod Jesu aufgeführt wurde, und brachte einen gedruckten Text davon mit zu Hause. Dieser hatte für Anton so viel Anziehendes und übertraf alles Poetische, was er bisher gelesen hatte, so weit, dass er ihn so oft und mit solchem Entzücken las, bis er ihn beinahe auswendig wusste. Durch diese einzige, so oft wiederholte, zufällige Lektüre bekam sein Geschmack in der Poesie eine gewisse Bildung und Festigkeit, die er seit der Zeit nicht wieder verloren hat, so wie in der Prose durch den Telemach. Denn er fühlte bei der schönen Banise und Insel Felsenburg, ungeachtet des Vergnügens, das er darin fand, doch sehr lebhaft das Abstechende und Unedlere in der Schreibart. Von poetischer Prose fiel ihm Karl von Mosers Daniel in der Löwengrube in die Hände, den er verschiedene Male durchlas und woraus auch sein Vater zuweilen vorzulesen pflegte. Die Brunnenzeit kam wieder heran, und Antons Vater beschloss, ihn wieder mit nach Pyrmont zu nehmen. Allein diesmal sollte Anton nicht so viel Freude als im vorigen Jahre dort genießen, denn seine Mutter reiste mit. Ihr unaufhörliches Verbieten von Kleinigkeiten und beständiges Schelten und Strafen zu unrechter Zeit verleidete ihm alle edlen Empfindungen, die er hier vor einem Jahre gehabt hatte. Sein Gefühl für Lob und Beifall ward dadurch so sehr unterdrückt, dass er zuletzt, beinahe seiner Natur zuwider, eine Art von Vergnügen darin fand, sich mit den schmutzigsten Gassenbuben abzugeben und mit ihnen gemeine Sache zu machen, bloß weil er verzweifelte, sich je die Liebe und Achtung in Pyrmont wiederzuerwerben, die er durch seine Mutter einmal verloren hatte, welche nicht nur gegen seinen Vater, so oft er zu Hause kam, sondern auch gegen ganz fremde Leute, beständig von nichts als von seiner schlechten Aufführung sprach, wodurch dieselbe denn wirklich anfing, schlecht zu werden und sein Herz sich zu verschlimmern schien. Er kam auch nun seltener in das von Fleischbeinsche Haus, und die Zeit seines diesmaligen Aufenthalts in Pyrmont strich für ihn höchst unangenehm und traurig vorüber, so dass er sich oft noch mit Wehmut an die Freuden des vorigen Jahres zurückerinnerte, ob er gleich diesmal nicht so viel Schmerzen an seinem Fuß auszustehen hatte, der nun, nachdem der schadhafte Knochen herausgenommen war, wieder an zu heilen fing. Bald nach der Zurückkunft seiner Eltern in Hannover trat Anton in sein 12. Jahr, worin ihm wiederum sehr viele Veränderungen bevorstanden. Denn noch in diesem Jahr sollte er von seinen Eltern getrennt werden. Fürs Erste stand ihm eine große Freude bevor. Antons Vater ließ ihn auf Zureden einiger Bekannten in der öffentlichen Stadtschule eine lateinische Privatstunde besuchen, damit er wenigstens auf alle Fälle, wie es hieß, einen Kasum solle setzen lernen. In die übrigen Stunden der öffentlichen Schule aber, worin Religionsunterricht die Hauptsache war, wollte ihn sein Vater, zum größten Leidwesen seiner Mutter und Anverwandten, schlechterdings nicht schicken. Nun war doch einer von Antons eifrigsten Wünschen, einmal in eine öffentliche Stadtschule gehen zu dürfen, zum Teil erfüllt. Beim ersten Eintritt waren ihm schon die dicken Mauern, dunklen, gewölbten Gemächer, 100-jährigen Bänke und vom Wurm durchlöcherten Katheder nichts wie Heiligtümer, die seine Seele mit Ehrfurcht erfüllten. Der Konrektor, ein kleines, muntres Männchen, flößte ihm, ungeachtet seiner nicht sehr gravitätischen Miene, dennoch durch seinen schwarzen Rock und Stutzperücke einen tiefen Respekt ein. Dieser Mann ging auch auf einem ziemlich freundschaftlichen Fuß mit seinen Schülern um. Gewöhnlich nannte er zwar einen jeden ihr, aber die 4 Obersten, welche er auch im Scherz Veteraner hieß, wurden vorzugsweise er genannt. Ob er dabei gleich sehr strenge war, hat doch Anton niemals einen Vorwurf, noch weniger einen Schlag von ihm bekommen. Er glaubte daher auch in der Schule immer mehr Gerechtigkeit als bei seinen Eltern zu finden. Er musste nun anfangen, den Donat auswendig zu lernen. Allein freilich hatte er einen wunderbaren Akzent, der sich bald zeigte, da er gleich in der zweiten Stunde sein Mensa auswendig hersagen musste und indem er Singularita und Pluralita sagte, immer den Ton auf die vorletzte Silbe legte, weil er sich beim Auswendiglernen dieses Pensums wegen der Ähnlichkeit dieser Wörter mit Amorita, Jebusita und so weiter fest einbildete, die Singularita wären ein besonderes Volk, das Mensa und die Pluralita ein anderes Volk, das Mense gesagt hätte. Wie oft mögen ähnliche Missverständnisse veranlasst werden, wenn der Lehrer sich mit den ersten Worten des Lehrlings begnügen lässt, ohne in den Begriff desselben einzudringen. Nun ging es an das Auswendiglernen. Das Amo, Amem, Amas, Ames ward bald nach dem Takte hergebetet, und in den ersten 6 Wochen wusste er schon sein Oportet auf den Fingern herzusagen. Dabei wurden täglich Vokabeln auswendig gelernt, und weil ihm niemals eine fehlte, so schwang er sich in kurzer Zeit von einer Stufe zur anderen empor und rückte immer näher an die Veteraner heran. Welch eine glückliche Lage, welch eine herrliche Laufbahn für Anton, der nun zum ersten Male in seinem Leben einen Pfad des Ruhms vor sich eröffnet sah, was er so lange vergeblich gewünscht hatte. Auch zu Hause brachte er diese kurze Zeit ziemlich vergnügt zu, indem er alle Morgen, während das seine Eltern Kaffee tranken, ihnen aus dem Thomas von Kempis von der Nachfolge Christi vorlesen musste, welches er sehr gern tat. Es ward alsdann darüber gesprochen, und er durfte auch zuweilen sein Wort dazugeben. Übrigens genoss er das Glück, nicht viel zu Hause zu sein, weil er noch die Stunden seines alten Schreibmeisters zu gleicher Zeit besuchte, den er, ungeachtet mancher Kopfstöße, die er von ihm bekommen hatte, so aufrichtig liebte, dass er alles für ihn aufgeopfert hätte. Denn dieser Mann unterhielt sich mit ihm und seinen Mitschülern oft in freundschaftlichen und nützlichen Gesprächen. Und weil er sonst von Natur ein ziemlich harter Mann zu sein schien, so hatte seine Freundlichkeit und Güte desto mehr Rührendes, das ihm die Herzen gewann. So war nun Anton einmal auf einige Wochen in einer doppelten Lage glücklich. Aber wie bald wurde diese Glückseligkeit zerstört? Damit er sich seines Glücks nicht überheben sollte, waren ihm fürs Erste schon starke Demütigungen zubereitet. Denn ob er nun gleich in Gesellschaft gesitteter Kinder unterrichtet ward, so ließ ihn doch seine Mutter die Dienste der niedrigsten Magd verrichten. Er musste Wasser tragen, Butter und Käse aus den Kramläden holen und wie ein Weib mit dem Korbe im Arm auf den Markt gehen, um Esswaren einzukaufen. Wie innig es ihn kränken musste, wenn alsdann einer seiner glücklichen Mitschüler hämisch lächelnd vor ihm vorbeiging, darf ich nicht erst sagen. Doch dies verschmerzte er noch gerne gegen das Glück, in eine lateinische Schule gehen zu dürfen, wo er nach 2 Monaten so weit gestiegen war, dass er nun an den Beschäftigungen des obersten Tisches oder der sogenannten 4 Veteraner mit teilnehmen konnte. Um diese Zeit führte ihn auch sein Vater zum ersten Male zu einem äußerst merkwürdigen Manne in Hannover, der schon lange der Gegenstand seiner Gespräche gewesen war. Dieser Mann hieß Tischer und war 105 Jahre alt. Er hatte Theologie studiert und war zuletzt Informator bei den Kindern eines reichen Kaufmanns in Hannover gewesen, in dessen Hause er noch lebte und von dem gegenwärtigen Besitzer desselben, der sein Eleve gewesen und jetzt selber schon beinahe ein Greis geworden war, seinen Unterhalt bekam. Seit seinem 50. Jahre war er taub, und wer mit ihm sprechen wollte, musste beständig Dinte und Feder bei der Hand haben und ihm seine Gedanken schriftlich aufsetzen, die er denn sehr vernehmlich und deutlich mündlich beantwortete. Dabei konnte er noch im 105. Jahre sein kleingedrucktes griechisches Testament ohne Brille lesen und redete beständig sehr wahr und zusammenhängend, obgleich oft etwas leiser oder lauter als nötig war, weil er sich selber nicht hören konnte. Im Hause war er nicht anders als unter dem Namen der alte Mann bekannt. Man brachte ihm sein Essen und sonstige Bequemlichkeiten. Übrigens bekümmerte man sich nicht viel um ihn. Eines Abends also, als Anton gerade bei seinem Donat saß, nahm ihn sein Vater bei der Hand und sagte, »Komm, jetzt will ich dich zu einem Manne führen, in dem du den heiligen Antonius, den heiligen Paulus und den Erzvater Abraham wiedererblicken wirst.« Und indem sie hingingen, bereitete ihn sein Vater immer noch auf das, was er nun bald sehen würde, vor. Sie traten ins Haus, Antons Herz pochte. Sie gingen über einen langen Hof hinaus und stiegen eine kleine Windeltreppe hinauf, die sie in einen langen, dunklen Gang führte, worauf sie wieder eine andere Treppe hinauf und dann wieder einige Stufen hinabstiegen. Dies schienen Anton labyrinthische Gänge zu sein. Endlich öffnete sich linker Hand eine kleine Aussicht, wo das Licht durch einige Fensterscheiben erst von einem anderen Fenster hineinfiel. Es war schon im Winter und die Türe auswendig mit Tuch behangen. Antons Vater eröffnete sie. Es war in der Dämmerung, das Zimmer weitläufig und groß, mit dunklen Tapeten ausgeziert, und in der Mitte an einem Tische, worauf Bücher hin und her zerstreut lagen, saß der Greis auf einem Lehnsessel. Er kam ihnen mit entblößtem Haupt entgegen. Das Alter hatte ihn nicht daniedergebückt. Er war ein langer Mann und sein Ansehen war groß und majestätisch. Die schneeweißen Locken zierten seine Schläfe und aus seinen Augen blickte eine unnennbare, sanfte Freundlichkeit hervor. Sie setzten sich. Antons Vater schrieb ihm einiges auf. »Wir wollen beten«, fing der Greis nach einer Pause an, »und meinen kleinen Freund mit einschließen.« Drauf entblößte er sein Haupt und kniete nieder, Antons Vater neben ihm zur rechten und Anton zur linken Seite. Freilich fand dieser nun alles, was ihm sein Vater gesagt hatte, mehr als zu wahr. Er glaubte wirklich, neben einem der Apostel Christi zu knien, und sein Herz erhob sich zu einer hohen Andacht, als der Greis seine Hände ausbreitete und mit wahrer Inbrunst sein Gebet anhub, das er bald mit lauter, bald mit leiserer Stimme fortsetzte. Seine Worte waren wie eines, der schon mit allen seinen Gedanken und Wünschen jenseits des Grabes ist und den nur noch ein Zufall etwas länger, als er glaubte, diesseits verweilen lässt. So waren auch alle seine Gedanken aus jenem Leben gleichsam herübergeholt. Und so wie er betete, schien sich sein Auge und seine Stirne zu verklären. Sie standen vom Gebet auf, und Anton betrachtete nun den alten Mann in seinem Herzen beinahe schon wie ein höheres, übermenschliches Wesen. Und als er den Abend zu Hause kam, wollte er schlechterdings mit einigen seiner Mitschüler sich nicht auf einem kleinen Schlitten im Schnee herumfahren, weil ihm dies nun viel zu unheilig vorkam und er den Tag dadurch zu entweihen glaubte. Sein Vater ließ ihn nun öfters zu diesem alten Manne gehen, und er brachte fast die ganze Zeit des Tags bei ihm zu, die er nicht in der Schule war. Alsdann bediente er sich dessen Bibliothek, die größtenteils aus mystischen Büchern bestand, und las viele davon von Anfang bis zu Ende durch. Auch gab er dem alten Manne oft Rechenschaft von seinen Progressen im Lateinischen und von den Ausarbeitungen bei seinem Schreibmeister. So brachte Anton ein paar Monate ganz ungewöhnlich glücklich zu. Aber welch ein Donnerschlag war es für Anton, als ihm beinahe zu gleicher Zeit die schreckliche Ankündigung geschah, dass noch mit diesem Monate seine lateinische Privatstunde aufhören und er zugleich in eine andere Schreibschule geschickt werden solle. Tränen und Bitten halfen nichts. Der Ausspruch war getan. 14 Tage wusste es Anton vorher, dass er die lateinische Schule verlassen sollte. Und je höher er nun rückte, desto größer ward sein Schmerz. Er griff also zu einem Mittel, sich den Abschied aus dieser Schule leichter zu machen, das man einem Knaben von seinem Alter kaum hätte zutrauen sollen. Anstatt dass er sich bemühte, weiter heraufzukommen, tat er das Gegenteil und sagte entweder mit Fleiß nicht, was er doch wusste, oder legte es auf andere Weise darauf an, täglich eine Stufe herunterzukommen, welches sich der Konrektor und seine Mitschüler nicht erklären konnten und ihm oft ihre Verwunderung darüber bezeugten. Anton allein wusste die Ursache davon und trug seinen geheimen Kummer mit nach Hause und in die Schule. Jede Stufe, die er auf die Art freiwillig herunterstieg, kostete ihm 1000 Tränen, die er heimlich zu Hause vergoss. Aber so bitter diese Arznei war, die er sich selbst verschrieb, so tat sie doch ihre Wirkung. Er hatte es selber so veranstaltet, dass er gerade am letzten Tage der Unterste werden musste. Allein dies war ihm zu hart. Die Tränen standen ihm in den Augen, und er bat, man möchte ihn nur noch heute an seinem Orte sitzen lassen. Morgen wolle er gern den untersten Platz einnehmen. Jeder hatte Mitleiden mit ihm, und man ließ ihn sitzen. Den anderen Tag war der Monat aus und er kam nicht wieder. Wie viel ihm diese freiwillige Aufopferung gekostet habe, lässt sich aus dem Eifer und der Mühe schließen, wodurch er sich jeden höheren Platz zu erwerben gesucht hatte. Oft, wenn der Konrektor in seinem Schlafrocke aus dem Fenster sah und er vor ihm vorbeiging, dachte er, »O, könntest du doch dein Herz gegen diesen Mann ausschütten?« Aber dazu schien doch die Entfernung zwischen ihm und seinem Lehrer noch viel zu groß zu sein.